Abschnitt 16 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 16. Kapitel. Die Folgen des Raubes. 5 bis 6 Wochen nach dem erlittenen Unfall durfte Oskar sein Zimmer verlassen und war von seiner Wunde geheilt. Während dieser Zeit war Lucilla ihrem Programme, Oskar zu heilen, um ihn dann zu heiraten, beharrlich treu geblieben. Nie habe ich eine ähnliche Pflege gesehen und werde auch wohl nie etwas Ähnliches wiedersehen. Von früh bis spät wusste sie, ihn auf die eine oder die andere Art zu zerstreuen und ihn bei guter Laune zu erhalten. Das reizende Geschöpf verstand es sogar, ihre Blindheit zu einem Mittel der Erheiterung ihres Geliebten zu machen. Bisweilen setzte sie sich vor Oskars Spiegel und ahmte alle die unzähligen kleinen Künste einer eitlen Kokette, die sich für ihre Eroberungen schmückt, mit so wunderbarer Wahrheit und einem so echt komischen Gebärdenspiel nach, dass man hätte schwören mögen, sie sei im Vollbesitz ihrer Sehkraft. Dann wieder gab sie Oskar Proben ihrer außerordentlichen Fähigkeit, aus dem Klang der Stimme einer Person die Entfernung zu berechnen, in welcher sich diese Person befand. Bei diesen Versuchen musste ich mich zum Opfer hergeben. Nachdem Lucilla eines der Bukette, die sie immer selbst vor Oskars Bett zu legen pflegte, in die Hand genommen hatte, wies sie mich an, geräuschlos an irgendeine beliebige Stelle des Zimmers zu begeben und ihren Namen auszusprechen. Kaum hatte ich den Namen ausgesprochen, als auch schon das Bouquet mir ins Gesicht flog. So oft sie dieses Experiment auch versuchte, nie verfehlte sie ihr Ziel und nie ließ sie in der Kundgebung ihrer kindlichen Freude über ihre eigene Geschicklichkeit nach. Niemand anders durfte Oskar seine Medizin geben. Sie hörte an dem Klang der in den Löffel gegossenen Flüssigkeit, ob der Löffel voll war. Als Oskar wieder im Bette aufsitzen durfte, konnte sie ihm, wenn sie am Kopfende des Bettes stand, nach der verschiedenen Wirkung der Luftströmung auf ihr Gesicht, je nachdem er sich vorüberbeugte oder zurücklehnte, sagen, wie nahe sein Kopf dem ihrigen sei. In derselben Weise war sie die verschiedene Wirkung der Luft auf ihre Stirn und ihre Wangen imstande, so gut wie Oskar zu sagen, wann die Sonne schien und wann sie von Wolken verhüllt war. Das ganze Gewirre von kleinen Gegenständen, die sich in einem Krankenzimmer ansammeln, wusste sie nach einem ihr eigentümlichen System in der besten Ordnung zu erhalten. Es machte ihr das größte Vergnügen, das Zimmer spätabends, wo wir Sehende in unserer Hilflosigkeit daran denken mussten, Licht anzuzünden, aufzuräumen. In der Dämmerungsstunde schwebte sie für uns noch eben erkennbar im Zimmer hin und her, bald sichtbar, wenn sie am Fenster vorüberging, bald in das Dunkel der entfernteren Teile des Zimmers verloren und fing an, die Gegenstände, die während des Tages gebraucht worden waren, von dem Tische abzuräumen und diejenigen, welche während der Nacht gebraucht werden würden, darauf hinzustellen. Wir durften nicht eher Licht anzünden, als bis sie uns das Zimmer wie durch Feenhände geordnet zeigen konnte. Wenn wir uns überrascht zeigten, lachte sie schalkhaft und sagte, sie bedauere die armen, unnützen Menschen aufrichtig, die nichts ohne Licht tun könnten. Dasselbe Vergnügen, das es ihr gewährte, das Zimmer im Dunkeln aufzuräumen, machte es ihr auch, im Dunkeln durch das ganze Haus zu gehen und sich mit jedem Winkel desselben, vom Dach bis zum Keller, gründlich bekannt zu machen. Sobald Oskar wohl genug war, um wieder hinunterzugehen, bestand sie darauf, ihn zu führen. »Sie waren so lange auf ihr Zimmer angewiesen«, sagte sie, »dass sie das übrige Haus vergessen haben müssen. Nehmen Sie meinen Arm und kommen Sie mit mir. Jetzt sind wir auf dem Vorplatz. Vergessen Sie nicht, hier führt eine Stufe hinunter und hier führt wieder eine Stufe hinauf. Hier auf dem oberen Treppenabsatze müssen Sie um eine scharfe Ecke biegen und hier ist eine hässliche Falte im Treppenteppich, über die Sie fallen könnten.« So brachte sie ihn nach seinem eigenen Wohnzimmer, als ob er blind und sie sehend wäre. Wer hätte einer solchen Pflegerin widerstehen können? Ist es zu verwundern, als ich einen Augenblick an jenem Tage das Zimmer verlassen hatte, dass ich einen Ton vernahm, der eine höchst verdächtige Ähnlichkeit mit einem Kusse hatte? Ich hatte sie stark im Verdacht, dass sie auch hierbei der führende Teil gewesen sei, denn Sie war so eigentümlich ruhig und er sah so eigentümlich bestürzt aus, als ich wieder ins Zimmer trat. Eine Woche nach Oskars Genesung beschloss Lucilla die Kur ihres Patienten. Mit anderen Worten, Oskar machte ihr einen Heiratsantrag. Ich bin fest überzeugt, dass er es nicht ohne Hilfe zustande gebracht haben würde, diesen Wendepunkt in einer so zarten Angelegenheit herbeizuführen und dass Lucilla ihm diese Hilfe leistete. Ich will es dahingestellt sein lassen, ob ich darin Recht oder Unrecht habe. Die Tatsache aber kann ich verbürgen, dass Lucilla, als sie mir an einem lieblichen Herbstmorgen die Neuigkeit mitteilte, in einer so ausgelassenen Laune war, dass sie vor Freude tanzte und, was noch unschicklicher war, mich in meinen respektablen Jahren mit ihr zu tanzen zwang. Sie fasste mich um die Taille und walzte mit mir auf dem Rasen, während Frau Finch in der abgesetzten blauen Jacke das Baby in der einen und den Roman in der anderen Hand dabei stand und uns beide mahnte, dass wenn wir eine halbe Stunde damit verlören, auf dem Rasen herumzuwirbeln, wir die verlorene Zeit in diesem Hause nie wieder einbringen würden. Trotzdem fuhren wir fort zu tanzen, bis wir ganz außer Atem waren. Nur die vollständigste Erschöpfung konnte Lucilla bändigen. Was mich betrifft, so bin ich, glaube ich, die rascheste Person meines Alters, die es gibt. Ich höre den Leser fragen, wie alt ich denn sei. Ja, das ist der einzige Punkt, über welchen ich immer die strengste Diskretion beobachte. Setzen wir meine Raschheit auf Rechnung meiner französischen Nationalität, meines ruhigen Gewissens, meiner vortrefflichen Verdauung und fahren wir in unserer Erzählung fort. Im Laufe jenes Tages fand in Browndown eine vertrauliche Unterhaltung zwischen Oskar und dem ehrwürdigen Finch statt. Was bei dieser Gelegenheit zwischen beiden verhandelt wurde, erfuhr ich nicht. Als der Pfarrer wieder zu uns kam, trug er den Kopf hoch und stolzierte selbstbewusst auf seinen dürren kleinen Beinen einher. Er umarmte seine Tochter in pathetischem Schweigen und reichte mir die Hand mit einem heiteren Lächeln der Herablassung, welche des größten Schwindlers, der je auf einem Thron gesessen hat, Ludwig des 14. würdig gewesen wäre. Als er endlich seiner väterlichen Erregung Herr wurde und zu reden begann, ertönte seine Stimme so gewaltig, dass ich wirklich fürchtete, sie werde ihn zersprengen. Der Dunst von Worten, in den er sich hüllte, lief, wenn man ihn verdichtet zu Papier bringt, auf die beiden folgenden Sätze hinaus. Erstens begrüßte er ihn Oskar, als ob er an seinem eigenen Kindern noch nicht genug habe, einen neuen Sohn. Zweitens erblickte er die Hand der Vorsehung in allem, was geschehen war. Zu meiner Schande muss ich bekennen, dass ich nichts erblickte als die Hand Finchs und Oskars Tasche. Der Tag der Hochzeit war noch nicht definitiv festgesetzt. Es war nur im Allgemeinen verabredet, dass die Hochzeit in etwa 6 Wochen stattfinden solle. Diese Zeit sollte zu einem doppelten Zweck verwendet werden. Die Advokaten sollten sie dazu benutzen, den Heiratskontrakt vorzubereiten, und Oskar sollte bis dahin wieder vollständig hergestellt sein. In Betreff dieses letzteren Punktes waren wir alle nicht ohne Besorgnis. Oskars Wunde war geheilt und seine geistigen Fähigkeiten waren wieder ganz die alten. Aber trotz alledem war etwas bei ihm nicht ganz in Ordnung. Jene eigentümlichen Gegensätze in seinem Charakter, deren ich schon früher Erwähnung getan habe, äußerten sich jetzt stärker als je. Der Mann, welcher, als sein Blut in Wallung gewesen, den Mut gehabt hatte, sich allein und unbewaffnet mit 2 Räubern zu messen, konnte jetzt das Zimmer, in welchem der Kampf stattgefunden hatte, nicht betreten, ohne am ganzen Leibe zu zittern. Er, der mich verlacht hatte, als ich ihn bat, nicht allein in seinem Hause zu schlafen, hatte jetzt 2 Männer, einen Gärtner und einen Diener, zu seinem Schutze ins Haus genommen und fühlte sich auch so noch nicht sicher. In seinen Träumen sah er sich beständig von den Spitzbuben mit dem Totschläger angegriffen oder blutend auf dem Boden liegen und Jacks schmeichelnd zureden, ihm so nahe zu kommen, dass er sie mit der Hand erreichen konnte. Wenn einer von uns nur entfernt darauf hindeutete, dass er seine Lieblingsbeschäftigung wieder aufnehmen möchte, hielt er sich die Ohren zu und bat uns inständigst, seine Erinnerungen an die schreckliche Vergangenheit nicht wieder wachzurufen. Er wollte nicht einmal seine Kiste mit Werkzeugen ansehen. Auf unsere Frage, was dieser Zustand zu bedeuten habe, erklärte der Arzt, dass Oskars Nervensystem erschüttert sei und gestand offen, dass dabei nichts zu tun sei, als die Zeit ihren günstigen Einfluss üben zu lassen. Ich für mein Teil war, wie ich bekennen muss, geneigt, Oskars Zustand ziemlich streng zu beurteilen. Nach meiner Überzeugung wäre es seine Pflicht gewesen, sich Zwang anzutun. Er erschien mir zu indolent, um das Seinige zur Besserung seines Zustandes zu tun. Zwischen Lucilla und mir kam es wiederholt zu lebhaften Erörterungen über Oskar. Eines Abends, als wir abwechselnd plaudernd und spielend am Klavier saßen, war sie gründlich böse auf mich, weil ich nicht so unbedingt mit ihrem Liebling sympathisierte wie sie. »Ich habe etwas bemerkt, Madame Pratolungo«, sagte sie errötend und in gereiztem Tone zu mir, »Sie haben Oskar von Anfang an keine Gerechtigkeit widerfahren lassen.« Man achte wohl auf diese anscheinend unbedeutenden Worte. Die Zeit wird kommen, wo sie uns bedeutungsvoller erscheinen werden. Die Vorbereitungen für die Hochzeit nahmen ihren Fortgang. Die Advokaten legten ihren Entwurf eines Ehekontrakts vor und Oskar schrieb seinem Bruder, um demselben die bevorstehende Veränderung in seinem Leben und die Umstände, welche dieselbe herbeigeführt hatten, mitzuteilen. Den Ehekontrakt bekam ich nicht zu sehen, schloss aber aus gewissen Anzeichen, dass Oskars vollkommene Uneigennützigkeit in Geldsachen von seinem künftigen Schwiegervater ausgebeutet worden sei. Der ehrwürdige Finch hatte, wie mir erzählt wurde, bei der Durchlesung des Dokuments Tränen vergossen und Lucilla verließ das Studierzimmer ihres Vaters nach dort stattgehabter Unterhaltung in leidenschaftlicherer Entrüstung, als ich sie noch je bei ihr gesehen hatte. »Fragen Sie mich nicht, was es gibt«, murmelte sie zwischen den Zähnen. »Ich schäme mich, es Ihnen zu sagen.« Als Oskar etwas später zu ihr ins Zimmer trat, fiel sie tatsächlich vor ihm auf die Knie. Ihres ganzen Wesens hatte sich eine so leidenschaftliche Aufregung bemächtigt, dass sie im Augenblick nicht mehr wusste, was sie tat. »Ich bete dich an«, sprach sie aus, während sie seine Hand mit krampfhaften Küssen bedeckte. »Du bist der edelste Mensch auf der Welt. Ich kann nimmermehr deiner würdig werden.« Die Erklärung dieser überschwänglichen Reden und Handlungen ließ sich nach meiner Ansicht kurz dahin zusammenfassen, dass Oskars Geld in die Tasche des Pfarrers fließen und die Tochter des Pfarrers als Mittel dienen sollte, diese Transaktion zu bewerkstelligen. Die Zeit der Vorbereitungen zur Hochzeit verfloss, Woche auf Woche verging. Alles war längst für die Hochzeit bereit und doch fand die Hochzeit nicht statt. Weit entfernt, wie der Arzt es vorausgesagt hatte, mit Hilfe der Zeit wieder seinen früheren Gesundheitszustand zu erlangen, wurde Oskars Befinden fortwährend schlimmer. Alle die Symptome nervöser Aufregung, welche ich bereits früher geschildert habe, traten, anstatt sich zu verlieren, immer stärker bei ihm hervor. Er wurde immer magerer und bleicher. Im Beginn des Monats November mussten wir wieder zum Arzt schicken. Die Frage, welche ihm dieses Mal vorgelegt werden sollte, ging auf Lucillas Wunsch dahin, ob nicht eine Luftveränderung angezeigt sei. Ein Umstand, der mir entfallen ist, verzögerte die Ankunft des Arztes. Oskar hatte den Gedanken, den Arzt an diesem Tage zu sehen, bereits ganz aufgegeben und war zu uns ins Pfarrhaus gekommen, als der Doktor plötzlich an dem Pfarrhause vorüberfuhr. Man hielt ihn an, bevor er nach Browndown weiterfuhr, und er hatte eine Besprechung mit seinem Patienten in Lucillas Wohnzimmer. Lucilla, die mit mir in meinem Schlafzimmer wartete, wurde ungeduldig. Sie bat mich, an die Tür des Wohnzimmers zu klopfen und zu fragen, ob sie etwa der Konsultation beiwohnen dürfe. Ich fand den Doktor und seinen Patienten am Fenster stehend in einer ruhigen Unterhaltung begriffen. Offenbar war nichts vorgekommen, was einen von beiden in Mindesten hätte aufregen können. Oskar sah ein wenig bleich und angegriffen aus, war aber gleich seinem ärztlichen Ratgeber vollkommen ruhig. »Im nächsten Zimmer«, sagte ich, »ist eine junge Dame, welche sehr begierig ist, das Ergebnis ihrer Konsultation zu erfahren.« Der Doktor sah Oskar an und lächelte. »Wir haben Fräulein Finch in der Tat nichts mitzuteilen«, sagte er. »Herr Dubourg und ich haben seinen Zustand wieder gründlich durchgesprochen und sind zu keinem neuen Ergebnis gelangt. Sein Nervensystem hat sich nicht so rasch wieder beruhigt, wie ich es erwartet hatte. Das tut mir leid, beunruhigt mich aber nicht im Mindesten. Bei seinem Alter kann man sicher auf eine völlige Wiederherstellung rechnen. Er muss Geduld haben und die junge Dame muss sich gleichfalls gedulden.« »Mehr kann ich nicht sagen. Haben Sie etwas dagegen, dass Herr Dubourg eine Luftveränderung versucht?« fragte ich. »Durchaus nichts. Er kann gehen, wohin er Lust hat, und sich die Zeit vertreiben, wie es ihm gut scheint. Sie alle nehmen Herrn Duburs Fall etwas zu ernst. Bis auf eine an und für sich gewiss unangenehme Verstimmung der Nerven fehlt ihm wirklich nichts. Es findet sich keine Spur eines organischen Leidens bei ihm.« »Der Puls«, fuhr der Doktor fort, indem er seinen Finger leicht an Oskars Handgelenk legte, »ist vollkommen befriedigend. In meinem Leben habe ich keinen ruhigeren Puls gefühlt.« Während er das sagte, zeigte sich plötzlich auf Oskars Gesicht eine schreckliche Verzerrung der Muskeln. Seine Augen waren widerlich nach oben gerichtet, sein ganzer Körper verzog sich, wie wenn eine Riesenhand ihn gepackt hätte, vom Scheitel bis zur Zehe nach der rechten Seite hin. Noch bevor ich ein Wort sagen konnte, lag er in Krämpfen am Boden zu den Füßen seines Arztes. »Guter Gott, was ist das?« rief ich aus. Der Doktor löste Oskars Krawatte und entfernte die Möbel, die sich in seiner Nähe befanden, betrachtete dann einen Augenblick den auf dem Fußboden in Zuckungen daliegenden und sich windenden Mann. »Können Sie nichts tun?« fragte ich. Er schüttelte ernst den Kopf. »Nichts.« »Was ist es denn?« »Ein epileptischer Zufall.« Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. Dezember 2023.